بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Brüder und Schwestern, ich will uns inshallah ta'ala etwas mitgeben von den Gelehrten der Salaf rahimahumullah in Bezug auf die Bid'a. Wie schlimm die Bid'a ist und wie man mit den Leuten der Bid'a umgeht. طيب. Und wie Allah subhanahu wa ta'ala mit den Leuten der Erneuerung umgeht nach den Aussagen der Gelehrten der Salaf. Al-Hasan al-Basri rahimahullah sagte: Wallahi, la yaqbalu Allahu min mubtadi'in 'amalan yataqarrabu bihi ilayhi abadan, la salatan ولا صياما ولا زكاة ولا حجا ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة حتى ذكر أنواعا من البر. Ibn Battah rahimahullah erwähnt diese Überlieferung von dem großen Gelehrten, den Tabi'i Hasan al-Basri, der aufgewachsen ist im Haus des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam, nämlich bei der Frau von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salama. Und wo Umar ibn al-Khattab extra Dua für ihn gemacht hat, als er klein war. Da ist seine Mutter zu Umar ibn al-Khattab gegangen und hat darum gebetet, dass Umar ibn al-Khattab für ihn Dua macht. Und dann hat Umar ibn al-Khattab gesagt: O Allah, lehre ihn die Religion und lass die Menschen ihn lieben. Und wir lieben ihn für Allah subhanahu wa ta'ala und hoffen, dass dieses Bittgebet von Umar ibn al-Khattab angenommen wurde. Und er ist ein Schüler von Abu Huraira und andere und ein großer Tabi'i. Al-Hasan al-Basri sagte: Ich schwöre bei Allah, Allah nimmt keine Tat von einem Erneuerer an, mit der er sich Allah subhanahu wa ta'ala nähert. Niemals. Kein Gebet, kein Fasten, keine Zakat, keine Hajj, kein Jihad, keine Umra, keine Sadaqa, bis er verschiedene Arten von den Taten erwähnt, die gut sind. Er sagt, und das war seine Meinung, er redet darüber, dass der Mubtadi' einen großen Verlust bei Allah subhanahu wa ta'ala hat. Und wir reden vom Mubtadi', der seine Bid'a Kufr ist. Nur, dass wir sprechen über diese Sachen, warum? Damit wir zurückkehren zum wahren Manhaj der Salaf, um zu sehen, wer waren überhaupt die Salaf und wie sind die Salaf rahimahumullah umgegangen mit den Leuten, die Hadithe des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam umgedeutet haben, verfälscht haben und so weiter, genauso auch mit dem Buch Allahs. Ob sie genauso wie wir heute oder die meisten mit den Leuten der Erneuerung umgehen. Nein, wallahi, sie waren nicht so. Sie haben niemanden geliebt, der Allahs Buch abgelehnt hat oder das, was Allah sich selber zugeschrieben hat, umgedeutet hat oder verfälscht hat. Oder die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam und desgleichen. Keiner der Salaf hat ein Ash'ari geliebt. Keiner hat die Maturidiyya geliebt. Keiner hat die Jahmiyya geliebt. Keiner hat die Qadariyya. Keiner hat die Rawafid, die Shia. Und sowieso keiner von ihnen hat die Kuffar gemacht. Deswegen, geehrte Geschwister, wir müssen auf dem Weg der Salaf sein, nicht nur mit der Zunge, sondern mit dem Herzen und den Taten. Ich will ein paar Hadithe inshallah ta'ala erwähnen in Bezug auf die Salaf. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Erfolg dazu geben, dass wir den Manhaj der Salaf, den die Kuffar bekämpfen und die Mubtadi'a, dass wir ihn zurück mit Allah subhanahu wa ta'alas Erlaubnis bringen. Al-Hasan ibn Shaqiq sagte, wir waren bei Abdullah ibn Mubarak, da kam ein Mann zu ihm, dann sagte er zu ihm: Bist du der Jahmi? Er sagte: Na'am. Er sagt: Wenn du von mir hier rausgehst, komm nicht mehr zu mir zurück. Dann sagte der Mann: Ich bereue. Dann sagte Abdullah ibn Mubarak: Nein, bis du so viel von deiner Tauba gezeigt hast, wie viel du von deiner Bid'a gezeigt hast. Abdullah ibn Mubarak hat es nicht gereicht, dass er sagt, ich bereue, fertig. Und er war ein Jahmi. Nein, Abdullah ibn Mubarak wollte die Wahrheit sehen, nicht nur die Zunge, sondern er wollte es auch in der Tat sehen. Und es wurde auch gesagt, dass Umar ibn al-Khattab radiyallahu an genauso verfahren ist mit einem Sahabi, wo man sagt, er hatte ein bisschen das Gedankengut der Khawarij. Umar ibn al-Khattab hat ihn ein Jahr lang verboten, dass er mit jemandem spricht, und hat der Umma verboten, dass sie mit ihm sprechen, bis seine Tauba richtig war. Deswegen, wenn einer kommt und zum Irja ruft, zum Kufr ruft, zum Schirk ruft, zur Übertreibung ruft und so weiter, wir müssen vorsichtig sein mit dieser Person. Natürlich, wenn sie bereut, Alhamdulillah, ist unser Bruder im Dien, aber trotz dessen sind wir vorsichtig, nicht dass diese Person sozusagen sich nur unter uns schleicht und versucht, das falsche Verständnis über den Islam in der Umma zu verbreiten. Denn viele von ihnen sind hinterhältig. Die Salaf, rahimahumullah ta'ala, sagen, dass die Mubtadi'a, die Erneuerer, nicht vertrauenswürdig sind. Hassan al-Basri sagte, alle Mubtadi'a sind Khawarij. Das, was ich euch erwähne, findet ihr in Ibanatus Sughra alles. Deswegen brauche ich nicht immer sagen, wo es überliefert worden ist. Und nicht nur in Ibanatus Sughra. Hassan al-Basri sagte, alle Erneuerer sind Khawarij. Warum? Weil sie sind ausgetreten von der Sunna des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam. Und Abdullah ibn Mubarak sagt, derjenige, der sich ständig mit dem Kalam, mit der Philosophie und so weiter beschäftigt, wird irgendwann mal ein Sindiq. Yani er wird irgendwann mal einer sein von denen, die aus dem Islam austreten. Abdullah ibn Mubarak sagte, und ihr müsst wissen, dass Abdullah ibn Mubarak einer der größten Gelehrten in der Umma ist. Man sagt, er konnte 300.000 Überlieferungen, yani vom Gesandten und auch von anderen mit Überlieferungskette. Und er war ein großer Gelehrter. Er sagte, Allah hat Engel, die Erwähnungskreise suchen, yani wo Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt wird. So schau, mit wem du sitzt. So, es soll nicht mit einem Mubtadi', ein Erneuerer sein. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ. Denn wahrlich, Allah schaut sie nicht an. Und er sagt jetzt was Wichtiges. وَعَلَامَةُ النِّفَاقِ. Und das Zeichen der Heuchlerei ist, dass der Mann aufsteht und mit einem Gefährten der Erneuerung sitzt. Subhanallah. Das ist das Zeichen der Heuchlerei. Dass er von den Gefährten der Sunna weicht und zu den Gefährten der Erneuerung geht. Und wenn ich sage Mann, meinen wir auch die Frau. Und allgemein, es kann nicht sein, dass jemand ein Gefährte der Sunna ist und mit jemandem sitzt, der die Sunna beleidigt. Und Fudayl ibn Iyad sagt, ich habe die besten Menschen getroffen und sie waren alle Anhänger der Sunna. Und alle haben verboten, dass man mit den Leuten der Bid'a ist und sie zu Freunden nimmt. Und derjenige, der sich an die Sunna hält, also derjenige, der sich an die Sunna hält, bedeutet nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich im Glauben, im Taten und Aussagen. Tayyib, auch wenn seine Taten wenig sind, so erhoffe ich um ihn. Yani er hofft, dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Taten annimmt und ihn in Al-Jannah reinbringt. Und schaut, was er sagt. وَصَاحِبُ بِدْعَ لَا يَرْفَعُ اللَّهُ لَهُ عَمَلًا وَإِنْ كَثُرْ. Allah Azza wa Jal wird denjenigen, der ein Mubtadi ist, von ihm wird er keine einzige Tat annehmen. Sie wird nicht zu Allah subhanahu wa ta'ala steigen. Und wir reden auch von der Bid'a, die Kufr ist, die aus dem Islam austreten lässt. Und mit Sicherheit, die Bid'a, die aus dem Islam austreten lässt, Allah wird keine Tat annehmen. Außer man bereut und sagt sich los von dieser Tat und wird wieder Muslim. Und es wurde überliefert, dass Abdullah ibn Mubarak einen Gefährten hatte und dieser Gefährte ist zu einem Erneuerer gegangen und hat bei ihm ein Essen mitgegessen. Also sie haben zusammen sich getroffen oder er ist zu ihm hingegangen, sozusagen, er ist zu ihm hingegangen und hat bei ihm gegessen. Dann sagte Abdullah ibn Mubarak, als er das erfahren hat, sagte er zu ihm, ich werde mit dir 30 Tage lang nicht sprechen. Warum? Weil er zu einem Gefährten der Bid'a gegangen ist und er hat bei ihm nur gegessen. Subhanallah, Abdullah, Ismail al-Tusi sagte, zu mir sagte Abdullah ibn Mubarak, deine Sitzung sollte mit den Armen sein. وَإِيَّاكَ أَنْ يَكُونَ مَجْلِسُكْ مَعْ صَاحِبْ بِدْعَةِ فَإِنِّي أَخْشَ عَلَيْكَ مَقْدَ اللَّهِ. Er sagte, und fürchte dich, pass auf, sei nicht von denen, die mit den Leuten der Bid'a sitzen, denn ich fürchte um dich, dass Allahs Zorn über dich kommt, dass Allah dich hasst. وَعِيَذُ بِاللَّهِ. Und Fudayl ibn Iyad sagt, إِيَّاكَ أَنْ تَجْلِسْ مَعْ صَاحِبْ بِدْعَةِ فَإِنِّي أَخْشَ عَلَيْكَ مَقْتَ اللَّهِ. Und er sagte dasselbe, hüte dich davor, mit einem Gefährten der Bid'a zu sitzen, denn ich fürchte, dass Allahs Hass über dich kommt, dass Allah dich hasst. وَعِيَذُ بِاللَّهِ. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, der Mensch ist auf der Religion seines besten Freundes, so soll er schauen, wen er sich zum Freund beziehungsweise zum besten Freund und engsten Freund nimmt, wie es authentisch überliefert worden ist bei Ahmad wa Tirmidhi. Und Tirmidhi stufte ihn für Hassan ein. Al-Fudayl sagte, dem Gefährten der Bid'a vertraue ihm nicht deine Religion an und ziehe ihn nicht zu Rate in deinen Angelegenheiten. Sitze nicht mit ihm, denn wahrlich, der mit einem Gefährten der Bid'a sitzt, Allah wird ihm die Blindheit geben. Er wird nicht mehr die Wahrheit sehen, wa'iyadu billah. Und dies ist auch überliefert bei Al-Ibanat al-Kubra und von Al-Lalakai. Ja. Und das bedeutet nicht nur, wenn ich sage, nicht mit ihnen befreundet zu sein, das bedeutet auch, die Salaf sagen, wie Imam Ahmad in Usul al-Sunnah und andere, nicht mit ihnen sitzen, nicht mit ihnen diskutieren, nicht ihre Bücher lesen, nicht ihre Bücher verbreiten und ihre Aussagen und so weiter. Jeder Ash'ari ist ein Erneuerer. Jeder Maturidi ist ein Erneuerer. Jeder Murji ist ein Erneuerer. Jeder Jahmi ist ein Erneuerer. Ohne Zweifel. Fudayl sagte, und Subhanallah, er hat was Schönes gesagt, er sagte, das Anschauen eines Mu'min ging, also ein Mu'min schaut einen Mu'min an, also ein Bruder schaut einen Bruder an und eine Schwester schaut eine Schwester an. Subhanallah, das ist Schönheit für die Herzen. Und das Anschauen eines Gefährten der Bid'a bringt oder erbt das Herzen, dass das Herz blind wird. Und Fudayl sagte, schlag den Weg vom guten Leben ein. Das ist der Islam und die Sunna. Und Imam Ahmad, rahimahullah, er sagte immer in seinem Bittgebet, O Allah, lass mich auf den Islam und auf die Sunna leben und sterben. Möge es auch uns genauso Allah subhanahu wa ta'ala das geben. Und Fudayl ibn Uyad sagte, wenn ich einen von Ahlus Sunnah sehe, einen Mann von Ahlus Sunnah, so ist es, als würde ich einen Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehen. Und wenn ich einen der Leute der Bid'a sehe, so ist es, als würde ich einen der Heuchler sehen. Ist doch logisch, weil diese Leute akzeptieren nicht so die Offenbarung, wie sie herabgesandt worden ist, sogar sie verleugnen sie, wa'iyadu billah. Und Al-Fudayl sagte, ein Mubtadi' wird nicht den Geruch von Al-Jannah riechen. Und wir reden immer von der Bid'a, die Kufr ist. Und Fudayl sagte, Tuba liman mata ala al-Islami was-Sunnah. Tuba soll demjenigen sein, der auf den Islam und auf die Sunnah stirbt. Mögen wir von ihnen sein. Subhanallah. Als er das sagte, weinte Fudayl ibn Iyad, weil in seiner Zeit sich die Bid'a verbreitet hat. Allahu musta'an. Was sollen wir sagen, wenn er weint? Er weint, weil er den Islam und die Sunna so liebt, subhanallah, und es nicht akzeptiert, dass die Bid'a sich verbreitet und die Sunna weniger wird. Wallahi, wenn ihr die Bücher der Salaf seht, ihr werdet was ganz anderes schmecken. Möge Allah euch auch den Erfolg geben, dies zu lesen und zu praktizieren. Wa Fudayl sagte, ich zitiere ihn viel, weil auch die Gelehrten ihn viel zitieren, der Salaf. Er sagte, wer mit einem Gefährten der Bid'a sitzt, ihm wird nicht die Weisheit gegeben. Und er sagte, لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخشى عليك اللعنة. Sitz nicht mit einem Gefährten der Bid'a, der Erneuerung, denn ich fürchte um dich den Fluch. Und er sagte, wer einen Gefährten der Bid'a ehrt, er hat dazu geführt, dass der Islam zerstört wird. وعياذ بالله. Das überliefert Al-Barbahari in Scharh al-Sunnah. Und Al-Barbahari, subhanallah, möge Allah sich ihm gewaltig erbarmen, wie auch den Gelehrten, und möge Allah subhanahu wa ta'ala sich ebenfalls uns erbarmen. Sie waren so streng am Halten an der Sunnah und gegen die Bid'a, sodass Bekannte wie Abu Hassan al-Ash'ari und seinesgleichen sich nicht mal getraut haben, in Irak einzutreten, bis Al-Barbahari starb. Subhanallah, es gibt eine Erzählung mit einem Mubtada in der Zeit von Al-Barbahari. Ihr müsst wissen, dass Al-Barbahari ein Alim von den Hanabila ist und der Madhab von Imam Ahmad ibn Hanbal sich halt sehr verbreitet hat und sehr stark war in dieser Zeit und auch in Irak. Und da kam ein Gelehrter und sagte, warum will Imam Al-Barbahari nicht mit mir reden? Und es wurde gesagt, dass dieser Mann, der mit ihm sprach, er wurde der Betrunkene genannt, As-Sakran. Dann sagte dieser Sakran, der festhält an der Sunna, er sagte, die Hanabila sind drei. Einmal gibt es die Ulama, die Gelehrten, und dann gibt es diejenigen, die sich der Dunya entsagen und Allah subhanahu wa ta'ala richtig anbeten. Die Gelehrten haben keine Zeit, und die Zuhat und die Ubbat haben keine Zeit, und dann gibt es solche wie mich, die sich um solche wie dich kümmern. Allahu Akbar, wie diese Izza und diese Liebe zur Sunna und zu diesem Islam. Man kann nur weinen, wenn man das Gegenteil heute sieht, dass die Leute sich, wa'iyadu billah, vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam abgewandt haben und es dann der Sunna zuschreiben. Größte Katastrophe, wa'iyadu billah. Fudayl ibn Iyad sagt, Allah hat Diener, mit denen er die Länder, die Städte lebendig macht. Und das sind die Gefährten der Sunna. Er sagte, das sind diejenigen, die die Partei Allah subhanahu wa ta'ala sind. Fudayl ibn Iyad sagt ebenfalls, wer das Totengebet eines Erneuerers befolgt oder folgt, er nimmt dort teil, er bleibt im Zorn Allahs, bis er zurückkehrt. Ja'ni, bis er bereut. Und Sufyan ibn Uyayna, diese Namen sind gewaltig, möge Allah subhanahu wa ta'ala sich diesen Ulama erbarmen. Er sagte zu einem Mann, Min ayna jit, woher bist du gekommen? Er sagte, ich bin von dem Totengebet des so und so. Er sagte, ich werde dir kein Hadith mehr erzählen. Istaghfirullah, bitte Allah um Vergebung und kehre nicht mehr zurück. Er sagte, dann schaut er ihn an. Du gehst zu einem Mann, der die Gefährten des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam hasst, und dann gehst du und betest das Totengebet mit ihnen. Und Abu Bakr ibn Ayyash sagte, ich bete nicht über einen Rafidi noch ein Haruri, yani einer von den Khawarij. Warum? Er sagte, weil der Rafidi, er sagt, Umar ist ein Kafir, und der Haruri, also der Khariji, der von den Khawarij, er sagt, Ali ist ein Kafir. So, subhanallah al-Azim. Imam Ahmad sagte, das überliefert Ibn Qudama in Al-Mughni, er sagte, ich gehe nicht zu einem Totengebet von einem Jahmi, noch gehe ich zum Totengebet eines Rafidi. Talha ibn Musrif, er sagte, die Rafida, ihre Frauen werden nicht geheiratet, noch wird ihr Geschlachtetes gegessen, denn sie sind die Leute der Abtrünnigkeit. Es wurde zu Hassan al-Basri gesagt, dass ein Mann eine Person von den Leuten der Erneuerung gewaschen hat, der Laune. So sagte er zu ihnen, sagt ihm, lasst ihn wissen, wenn er stirbt, wir beten nicht über ihn. Das ist eine Art auch von Erziehung. Weil das waren Ulama. Wenn sie dorthin gehen und die beten, dann werden die Menschen sagen, schau, die machen das und die werden dann ihnen auch folgen. Na, Ibn Sirin schaute einen Mann von den Leuten, von seinen Gefährten an, in Basra. Er sagte zu ihm, also ein Gefährten von Basra, von einer von Basra, er sagte zu ihm, ja Fulan, du so und so, was machst du hier? Er sagt, ich habe den so und so von dort besucht. Das war einer von den Leuten der Erneuerung. Dann sagte Ibn Sirin zu ihm, das war auch ein großer Tabi'i, wenn du krank wirst, besuchen wir dich nicht. Und wenn du stirbst, beten wir nicht über dich. Außer du bereust. Dann sagte er, tubtu, tubtu, ich bereue, ich bereue. Ich habe bereut, ich habe bereut. Und Fudail ibn Iyad sagt, dass ich mit einem Juden und einem Christen esse und ich esse nicht mit einem Erneuerer. Und er sagte stets, O Allah, lass in mein Herzen nicht eindringen, dass ich irgendjemanden liebe von den Leuten der Bid'a. Und er sagte Fudail ibn Iyad, wenn Allah weiß, dass ein Mann einen Gefährten der Bid'a hasst, dann erhoffe ich, dass Allah ihm verzeiht, auch wenn seine Taten wenig sind. Al-Marwuri sagte, ich fragte Aba Abdillah, yani Imam Ahmad, über denjenigen, der Abu Bakr, Umar und Uthman und Aisha beschimpft wie die Rawafid heute. Ja? So sagte er, ich sehe ihn nicht auf den Islam. Yani er ist ein Kafir. Und Imam Malik sagte, derjenige, der die Gefährten des Propheten, der die Gefährten des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam beschimpft, er hat keinen Anteil am Islam. Und Bishr ibn Harith, rahimahullah, sagte, wer die Gefährten des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam beschimpft, so ist er ein Kafir, auch wenn er betet, auch wenn er fastet und betet und behauptet, er ist einer von den Muslimen. Und Al-Awza'i, rahimahullah, schaut mal, wie sie mit den Gefährten umgehen. Und einer sagt heute noch, der Schi'i ist sein Bruder oder der Kafir, er mag ihn, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten beschimpft. Schaut mal, was er sagt. Al-Awza'i sagt, man shatama Aba Bakr al-Siddiq, faqad irtadda an dini. Wer Aba Bakr al-Siddiq beschimpft, er ist abtrünnig von der Religion. Und Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam sagte, La hagga lil-Rafidi fil fay wal-Ghanima. Die Rawafid oder der Rafidi hat keinen Anteil an der Kriegsbeute. Ja, und dann zitierte er die Aussage Allahs und diejenigen, die nach ihnen kommen, sagen, ja, die machen Dua und nicht die beschimpfen, die Sahaba und die Tabi'in. Und Fudail ibn Iyad sagt, يد الله على الجماعة ولا ينظر الله إلى صاحب بدعة. Die Hand Allahs ist über die Jama'a oder auf der Jama'a und Allah schaut den Gefährten der Bid'a nicht an. Und Ata sagte, ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة. Allah erlaubt den Gefährten der Bid'a keine Taube. Er wird ihn yani fernhalten von der Taube, weil er denkt, er ist auf der Wahrheit und er möchte nicht bereuen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala ermöglicht den, den er will, dass er bereut. Abu Ubaid sagte, ich habe die Menschen getroffen. Und ich sprach mit den Leuten von Ahlul Kalam, der Philosophie und so weiter, wie die Asha'ira, Maturidiya und ihresgleichen. Schau, und er sagte, Allahu Akbar, فَمَا رَأَيْتُ قَوْمًا أَوْسَخْ وَسْخًا. Er sagte, ich habe kein schmutzigere Leute und dreckigere Leute. Das steht so in der Überlieferung. Ihr könnt selber schauen. Nicht, dass er sagt, wie redest du? Er hat gesagt, ich habe keine schmutzigeren Leute und dreckigeren Leute und schwächerste oder die schwächste Beweisführung gesehen und dümmer als die Rafida. Das sagt er so. Könnt ihr nachschauen in Ibana Tuzura. Allahu Akbar. Und einer von den Salaf, ihm wurden die Sekten erwähnt. Allah hat auch recht gehabt. Er sagte, was die Rafida anbelangt, so besteht ihre Religion nur aus gewaltiger Verleumdung. Also ihre Beweise sind gewaltige Verleumdung, denn sie lügen. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sagt, ich habe keine verlogenere Leute gesehen als die Rafida. Und er sagt, ammal Murji'a, was die Murji'a anbelangt, so ist ihre Religion die Religion der Herrscher. Subhanallah. Das sagten die Salaf schon früher. Und wir sehen heute, wie die Murji'a die Tawarit halten. Und was die Zaydiyya anbelangt, so denke ich, dass derjenige, der dies eingeführt hat, eine Frau war. Und er sagt, was die Mu'tazila anbelangt, ich schwöre, ich bin nicht rausgegangen von meinem Garten und dachte, wenn ich zurückkehre, dass sie von ihrer Meinung zurückkehren. Also er geht von seinem Garten raus und wieder rein, und diese Meinung, die sie schon hatten, haben sie in dieser Zeit schon verlassen. Ihr seht, die Leute der Bid'a sind nicht auf festem Fuß. Und Talha ibn Musarrif rahimahullah sagt, wäre ich nicht auf Wudu, so hätte ich euch erzählt, was die Rafida sagen. Subhanallah. Hassan al-Basri sagte, war die Meinung يعني, von Hassan al-Basri, er sagte, wenn du einem Mushrik die Hand gibst, dann mach neu Wudu. Ist keine Pflicht, aber das war halt seine Meinung. Weil Allah sagt, die Mushrikin sind Najis. Und da gibt es den Ikhtilaf, der bekannt ist. Und Sufyan al-Thawri sagte, wer Ali vor Abu Bakr und Umar bevorzugt, hat sie beide beleidigt. Hat sie beide bemängelt. Und er hat diejenigen, die er vorgezogen hat, beleidigt. Er hat auch Ali beleidigt. طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Das war eigentlich, was ich euch mitteilen möchte. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit mir und euch zufrieden sein. Jazakumullahu khairan. Ich hoffe, ihr habt inshallah einen Geschmack gehabt vom Manhaj der Salaf. Und wenn ihr mehr wollt, bi'idhnillahi ta'ala, sagt uns Bescheid. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.